Sitzen wir dass ich nicht genug hüten kann. Aber beim Himmel, wenn ich einmal einen Liebhaber bei ihr tappe, ich brenne... Schweigt, Nachbar Flut! Mit eurer ewigen Eifersucht kränke nur eure tugendsame Hausfrau und macht euch zum Gelächter. Kommt zu uns spärlich! Die Frauen erwarten uns. Vergönnt mir ein Wort, Herr Reich. Was wünscht ihr? Einen Augenblick allein mit euch zu reden. So geht in es hinein, mein lieber Schwiegersohn. Ich werde bald euch folgen. O süße Anna! Schwiegersohn, Monte Marie, und seid ihr nicht so weit. Ich werde bringen uns etwas Esperlik. Und ich wollen selbst bis sie zu Label Anna. Das wäre nicht alle Folgen. O, der Frenche Puterer. Was begehret ihr von mir, Herr Fenton? Eure Tochter! Meine Tochter! Anna, der mein ganzes Herz hält. Hat man sowas je gehört, was ein Haben ist wie dieser? Eine Tochter hat begehrt. Mein Vermögen ist bescheiden. Ich weiß es sehr bescheiden. Doch ich liebe mit uns beiden. Und ich habe Kraft und Fleiß. Alles nein. Ich habe Kraft und Fleiß. Alles recht. Doch ist es schon. Ich liebe treu und ehrlich. Alles recht. Doch ist sie schon. Glaubt, ich liebe treu und ehrlich. Ah, da ist noch Junker Sperlich und ein anderer Schwiegersohn. Oh, hört mich. Wenn eure Seele je empfunden, denn ich Thank you. Thank you. weiß es schon. Tod sollen sie beide bestraft werden. Fort, fort, ich höre ihn schon. Wir wollen dich Mores lehren. Ihr hättet euer Leben hier. Ich bin verloren. Oh, zu jagen und finde keine Spur. Das Frühstück. Gleich, Sir John. Ach, das war eine furchtbare Abkühlung. Ganz gewöhnliches Wasser strömte mir in meine Gurgel und das schwemmt ja den Menschen auf. Was wäre aus mir geworden, wenn ich noch in Schwellung geraten wäre? Ach, komm her, alte Freundin, und lasse mich die fürchterlichen Strapazen vergessen. Hier, Sir John, bringe ich euch ein Briefchen, das eine Frauensperson soeben abgegeben hat. Ich bin untröstlich über euren gestrigen Unfall. Doch seid verschwiegen und kommt heute wieder. Um 9 Uhr morgens geht mein Mann zur Vogelbeize fort und dann... Siehst du, Hans, wie viel noch nach dir? Mach fort und bring uns eine Kanne guten Sekt. So gleich. Noch eine Kanne für diese Nussschalen da für euch. Hoho, Sir John, was ihr vertragt, das kann ich auch noch präsentieren. So meint ihr. Also gut, wer von uns am meisten trinkt, geht bei der Zeche umsonst aus. Aber brav angesetzt, wenn einem Zug ausgeht, so gehen. Als Büblein klein an der Mutterbrust, ob heiß bei Regen und Wind, da war der Sekt so meine Lust, denn der regnet jeglichen Tag. Komm, braune Hanne her, reich mir die Kanne her, lass mir der Kehle Brand, trinken ist keine Scham. Baus trank auch, ja, Baus trank auch. Nun in Positur! Haltet euch breit! Breit! Macht die Kehlen weit! Breit! Eins, zwei und breit! Der Kerl ist schon hin. Tragt ihn hinaus und legt ihn auf den Rasen. Sie trug er einmal hin. Mein Freund, kannst du noch? Ich kann noch. Ja, das sehe ich. Also gut, dann noch eine Kanne. Hier haben noch viele Kannen Platz. Und als ich vertreten die Kinder zu, ob heiß bei Regen und Wind, da schlossen die Mädels sich vor mir zu, denn der regnet jeglichen Tag. Und ist die Tasche leer, und wird die Flasche leer, kommt Würfel raus. Glück ist ein schneller Bass, der es als Schöpfe fasst. Schöpfe fasst. Ja. Kerl, du singst ja falsch wie ein Rabe. Halt doch wenigstens den Takt dazu. Nur die Positur. Haltet euch bereit. Bereit. Macht die Kehle weit. Bereit. Eins, zwei und drei. Thank you. den großen, den weltberühmten Ritter John Falstaff hier zu sehen. Oh, ihr beschämt mich! Ein charmanter Mann. Mein werter Sir, ich war so dreist, euch einen Morgentrunk hierher zu senden. Ist euch genehm, so trinken wir ihn gleich vom Herzen gerne. Komm es euch! Vortrefflich! Doch, wer seid ihr, werter Sir? Und was führt euch zu mir? Ich heiße Bach. Bach. Und bin ein Mann, der vieles durchgebracht. Da habt ihr, Herr Bach, es ganz wie ich gemacht. Doch bleibt mir noch ein gutes Sümmchen übrig, das ich nicht schonen will bei einem Unternehmen, zu dem ich euren Rat erbitten möchte. Ein Abenteuer. Ja, so ist's. Und da ihr, teurer Sir, als ein galanter Kavalier bekannt, den jede Frau erhört, so wende ich mich an euch. Erfahret denn, ich bin verliebt zum Rasen in eine Madame Flut und muss die Frau besitzen. Und wenn ich drüber sterben soll, alle Wetter, das wird interessant, der kommt in mein Gehege. Ich kenn sie wohl, es ist ein liebes Weibchen. Und doch ist sie stets bewacht von ihrem eifersüchtigen Gemahl. Kennt ihr den auch? Ich hab ihn nie gesehen. Doch sagt man allgemein, er sei ein ausgemachter Narr und habe sehr viel Geld. Die Pest in deinen Hals, mein teurer Sir. Weil dieses Weibchen mich durchaus verschmäht, so bitte ich euch, probiert bei ihr das Glück. Ihr seid ein feiner, ein sehr gewandter Mann, dem sie gewiss nicht widerstehen kann. Ihr traut mir sehr viel zu. Ja, jede Schändlichkeit. Doch damit alle mit